Du weißt, in welchen Film sich Connor wieder in Shinichi zurückverwandelt. Du weißt, an welchen Charakter der Name Goro angelehnt ist. Du weißt, wie viele Mystery-Touren es bisher gab. Und auch, wie viele Kämpfe vor Gericht. Du weißt aber nicht, wie viele Bände der Short Stories bisher in Deutschland erschienen sind. Und wie viele in Japan. Wie viele Openings wurden auch bei Kinofilmen als Ending eingesetzt. Und warum wurde Connor Mitglied bei den Detective Boys? Du weißt wie, du weißt wann, du weißt warum, du weißt wieso, du weißt wann, ich glaube du weißt nicht. Doch, du weißt alles? Dann zeig allen, was du drauf hast. Bewirb dich ab sofort hier in den Kommentaren oder per Mail und gewinne ein Band oder einen Film nach Wahl. Dann bis zum Conan-Quiz. Wir hören uns.